für die Religion in seinem Staat. Irgendwo, irgendwo versagt ein Gott für sein Land, denn er hat es selber nie gekannt. Du wartest so nervöser auf deinen Welterlöser, doch er kommt nicht, weil es ihn nicht gibt. Und du spendest sich Millionen für Kriege, Reis und Bohnen, doch es bringt nichts, Dummheit bleibt Prinzip. Irgendwo, irgendwo starb diese Nacht ein Soldat für die Religion in seinem Staat. Irgendwo, irgendwo versagt ein Gott für sein Land, denn er hat es selber nie gekannt. Und du wartest so ergeben auf dein himmlisches Leben, doch die Wolken lassen kein Licht durch. Und du blätterst in den Büchern, verhüllst Rosen in Tüchern, doch es bringt nichts, Lügen schaffen Furcht. Irgendwo, irgendwo starb diese Nacht ein Soldat für die Religion in seinem Staat. Irgendwo, irgendwo versagt ein Gott für sein Land, denn er hat es selber nie gekannt. Und du wartest so verlassen auf deine treuen Massen, doch die Geier können nicht verzeihen. Und du opferst deine Kinder für einen Menschenschinder, doch es bringt nichts, auch er bleibt ein Schwein. Irgendwo, irgendwo starb diese Nacht ein Soldat für die Religion in seinem Staat. Irgendwo, irgendwo versagt ein Gott für sein Land, denn er hat es selber nie gekannt. Irgendwo, irgendwo starb diese Nacht ein Soldat für die Religion in seinem Staat. Irgendwo, irgendwo versagt ein Gott für sein Land, denn er hat es selber nie gekannt.